Laut dem Bericht des südkoreanischen Senders CBS vom 15. März schmuggelten die Soldaten der US-Aggressionstruppen in Südkorea durch zwei persönliche Militärbriefkästen Hiropong in Höhe von Dutzenden Milliarden Won ein.